Sie haben mich doch gerufen. Danke. Ja, um was geht's hier? Sie sind von der Polizei. Ja, sonst wäre ich ja nicht da. Sehen Sie, was? Daran erkennt man die Polizei. Was? Wie? Daran, dass sie immer dann da ist, wenn man sie gar nicht gebrauchen kann. Wollen Sie mich beleidigen? Wieso? Ich Sie beleidigen? Wie kommen Sie denn daher? Das also, ist mir viel zu gefährlich. Also was, Sie haben gefährlich gesagt, ja? Ja, ja, ja, man weiß ja nie heutzutage. Gut, dann wollen wir mal. Moment, was denn? Ja, was liegt denn außer Ihrem Tennisarm hier noch vor? Eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Sehr gut. Und wer stört wen? Sie stören mich. Dann kann ich ja gehen. Moment, ich habe Sie gerufen. Ich habe ein Recht auf Ihren Schutz, wenn ich belästigt werde. Ja, wer belästigt Sie? Sie belästigen mich. Ich hätte schon in aller Ruhe jetzt mein Mittagessen verzehren können. Warum haben Sie mich dann gerufen? Das ist es doch, was ich... Ja, damit Sie diese Störung beseitigen. Ach so. Sagen Sie mal, wenn ich nicht gekommen wäre, hätten Sie da überhaupt keinen Anlass, sich ununterbrochen zu beschweren. Ja, das wollte ich Ihnen doch die ganze Zeit schon sagen, aber Sie ziehen ja nicht die nötigen Konsequenzen daraus. Ich? Konsequenzen? Ja, was soll ich denn machen? Ihrer Meinung nach? Also das ist doch die Höhe. Ich rufe einen Beamten zu meinem Schutz und der offensichtlich mangelhaft ausgebildete Polizeibeamte fragt mich, was er tun soll. Jawohl. Na, den Störerkörper beseitigen, selbstverständlich. Jawohl. Das bin ich doch selbst. Naja, sicher. Selbstverständlich. Wollte das in Ihren Dienstvorschriften nicht zu stehen sein? Dann kann ich ja gehen. Halt, Moment! Sie wollen mich mit dem Störer allein lassen? Ich bin doch dann weg. Sie sind dann weg? Naja, das ist es doch. Das wäre doch Feigheit von dem Feind. Ja, was wollen Sie denn? Hausfrieden in Frieden und Freiheit. Ach so. Also? Ja, ja. Und die Frage nach dem Sinn? Haut mich immer wieder hin! Jemand da, der die Nummer verstanden hat? Okay, dann spielen wir sie sofort noch einmal.